Kundgabe 4370. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.07.1948. Worte Gottes an Diener auf Erden. Vertreter. Solange ihr mein Wort ablehnet, könnet ihr euch auch nicht meine Diener nennen, denn diese kennen wahrlich die Stimme ihres Herrn. Ihr dürfet aber auch niemals annehmen, dass ich euch die Fähigkeit, mein Wort zu erkennen, vorenthalte, dass ihr nicht die Gabe habt, mein Wort zu verstehen, wie ich es verstanden haben will, sondern ihr müsset euch schuldbewusst fühlen insofern, als dass ihr nur von Menschen übernommenes Geistesgut weiterleitet, ohne mich zuvor um Erhellung des Geistes gebeten zu haben. So ich euch nun aber meine Boten zusende, die euch mein Wort, meinen Willen künden sollen, so dürfet ihr nicht ablehnen, ohne ernstlich zu prüfen. Denn zu einer Prüfung seid ihr stets verpflichtet, von welcher Seite euch geistiges Wissen auch geboten wird. Ungeprüftes Annehmen lässt euch in Irrtum geraten, und dies gilt insbesondere von dem durch Studium erworbenem Wissen, das auf euch so übergeht, wie es von Menschen ausgeht. Und stets solltet ihr mich zu Rate ziehen, so ihr an eine Prüfung von Geistesgut herangeht. Ich werde euch sicherlich nicht in falschem Denken belassen, so es euch ernstlich an der Wahrheit gelegen ist. Wie aber könnet ihr annehmen, dass ich nicht zu den Menschen rede, wo ihr doch um meine Verheißung wisset, dass ich euch den Tröster, den Geist der Wahrheit, senden werde. Meine Liebe zu euch und meine Sorge um euer Seelenheil ist so groß, dass ich euch auch ohne dieses Wahrheitsverlangen die Wahrheit biete. Ob ihr sie annehmen wollet, ist euch überlassen. Ihr werdet nicht dazu gezwungen, sondern nur von mir liebreich ermahnt, meine Boten anzuhören und euch dann auf eure innere Stimme zu verlassen, die euch wahrlich recht weisen wird. Gehet ohne jegliches Vorurteil an die Prüfung dessen heran, was euch als alleinige Wahrheit dargeboten wird. Fürchtet nicht den Einfluss dämonischer Kräfte, sondern überleget, dass immer nur die Liebe in den Vordergrund gestellt wird, dass das von oben zur Erde geleitete Wort nichts anderes ist als die reine Liebelehre Christi, wie sie auf Erden gelehrt wurde und wie sie von meinen ersten Jüngern aufgezeichnet wurde. Was von dieser von mir gebotenen Wahrheit abweicht, ist von Menschen hinzugefügt oder falsch ausgelegt worden, und darum vermittle ich euch immer die unverfälschte Wahrheit. Ich gebe euch Aufklärung, wie ich mein Wort verstanden haben will, und suche euch ständig nur in der reinen Wahrheit zu unterweisen, auf dass ihr durch die Wahrheit zum Ziel kommt, auf dass ihr durch sie das ewige Leben gewinnet. Wollet ihr meine Diener sein, dann müsstet ihr euch zuerst selbst der reinen Wahrheit bemächtigen. Ihr müsstet selbst recht unterwiesen sein, um recht lehren zu können. Und ihr habt euch ein verantwortungsreiches Amt ausgewählt. Ihr wollet die Menschen zu mir hinführen, und diesen Willen segne ich. Auf dass ihr es aber auch könnt, will ich euch den rechten Weg zeigen, das Wissen, das ihr verbreiten wollet, von mir entgegenzunehmen. Und so ihr mein seid, werdet ihr auch meine Stimme erkennen, ansonsten ich euch ablehne als meine Vertreter auf Erden. Denn wollet ihr dienen, so müsstet ihr eurem Herrn gehorchen und seinen Willen erfüllen. Doch euer Wille ist frei. Ich kann euch nur warnen und ermahnen. Niemals aber werde ich euch zwangsweise zu bestimmen suchen. Amen.